Er hielt inne, damit sie ihm danken konnten, und als sie es getan hatten, fuhr er fort. »Was die arme Mrs. Ferrars gelitten hat, als sie von Fanny davon erfuhr, lässt sich gar nicht beschreiben. Konnte man denn ahnen, dass er die ganze Zeit heimlich mit einer anderen Person verlobt war, während sie mit der aufrichtigsten Liebe eine glänzende Partie für ihn geplant hat? Der Verdacht wäre ihr gar nicht gekommen. Wenn sie ihn überhaupt einer Vorliebe verdächtigt hätte, dann nicht in der Richtung. Bei ihr, jedenfalls, sagte sie, glaubte ich sicher zu sein. Sie war ganz verzweifelt. Wir haben allerdings dann gemeinsam beraten, was zu tun ist, und schließlich beschloss sie, nach Edward zu schicken. Er kam auch. Aber es tut mir leid, berichten zu müssen, was sich abspielte. Alles, was Mrs. Ferrars sagen konnte, um ihn zur Aufgabe der Verlobung zu bewegen, unterstützt natürlich, wie ihr euch denken könnt, von meinen Argumenten und Fannys flehentlichen Bitten, führte zu gar nichts. Pflicht, Liebe, alles wurde in den Wind geschlagen. Ich hätte Edward nie für so eigensinnig gehalten, so rücksichtslos. Seine Mutter erklärte ihm ihre großzügigen Absichten für den Fall, dass er Miss Morton heiratet, erzählte ihm, dass sie ihm Norfolk überlassen würde, das abzüglich der Grundstücksteuer gut seine 1000 pro Jahr einbringt, bot ihm sogar an, als die Situation aussichtslos wurde, auf 1200 raufzugehen und machte ihm andererseits die unausweichliche Armut klar, zu der die unstandesgemäße Verbindung führen würde. Seine eigenen 2000... beteuerte sie feierlich, sollten ihm ganz allein gehören. Er brauche ihr nicht mehr unter die Augen zu kommen, sie denke gar nicht daran, ihm auch nur die geringste Unterstützung angedeihen zu lassen, und würde, falls er, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, einen Beruf ergreifen sollte, alles in ihrer Macht Stehende tun, um sein Fortkommen darin zu verhindern. Hier schlug Marian in äußerster Entrüstung die Hände zusammen und rief, »Du lieber Gott, ist so etwas möglich?« »Du hast allen Grund, Marian«, erwiderte ihr Bruder, »dich über den Eigensinn zu wundern, der Argumenten wie diesen widerstehen konnte. Dein Einwurf ist ganz verständlich.« Marian wollte widersprechen, aber sie erinnerte sich an ihr Versprechen und unterließ es. »Alles dies allerdings«, fuhr er fort, »fruchtete gar nichts. Edward sagte sehr wenig, aber das Wenige in aller Entschiedenheit. Nichts würde ihn dazu bringen, seine Verlobung aufzugeben. Er halte an ihr fest, koste es, was es wolle.« »Dann«, rief Miss Jennings unverblümt und unfähig, noch länger zu schweigen, »hat er wie ein Ehrenmann gehandelt. Entschuldigen Sie, Mr. Dashwood, aber hätte er anders reagiert, dann hätte ich ihn für einen Schuft gehalten. Ich habe ebenso wie Sie ein gewisses Interesse an der Sache, denn Lucy Steele ist meine Nichte, und ich glaube, ein besseres Mädchen gibt es gar nicht auf der Welt, und auch keins, das einen guten Mann mehr verdient als Sie.« John Dashwood war außerordentlich erstaunt, aber er war von Natur so friedlich, so wenig zu Provokationen geneigt und beleidigte nie gern jemanden, schon gar nicht jemanden mit einem hübschen Vermögen. Er antwortete deshalb ohne jede Verstimmung, »Ich möchte auf gar keinen Fall abfällig über eine Verwandte von Ihnen sprechen, Madam. Miss Lucy Steele ist vermutlich eine sehr ehrenwerte junge Frau, aber in diesem Fall ist die Verbindung natürlich ausgeschlossen. Und eine heimliche Verlobung mit einem jungen Mann unter der Obhut Ihres Onkels einzugehen, besonders mit dem Sohn einer Frau mit einem so außerordentlich großen Vermögen wie Mrs. Ferrars, ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Kurz und gut, ich habe nicht die Absicht, das Verhalten von Menschen zu kritisieren, die Sie schätzen, Mrs. Jennings. Wir alle wünschen ihr nur das Beste, und Mrs. Ferrars Haltung während der ganzen Angelegenheit würde jeder gewissenhaften Mutter in ähnlichen Umständen zur Ehre gereichen. Es war würdig und großzügig. Edward hat sein Los selbst gezogen, und ich fürchte, es ist eine Niete.« Marians ähnliche Befürchtungen äußerten sich in einem Seufzer, und Elinor zerriss es das Herz, wenn sie daran dachte, wie Edward für eine Frau, die es ihm nicht dankte, den Drohungen seiner Mutter widerstand. »Also, Sir«, sagte Mrs. Jennings, »und wie ist es ausgegangen?« »Ich bedauere, sagen zu müssen, Madam, mit einem höchst unglückseligen Bruch. Edward ist für immer aus den Augen seiner Mutter verbannt. Er hat ihr Haus gestern verlassen, aber wohin er gegangen ist und ob er sich noch in London aufhält, weiß ich nicht, denn wir können natürlich keine Erkundigungen einziehen.« »Armer Junge! Und was soll nun aus ihm werden?« »Ja, was wohl, Madam? Es ist ein trauriger Gedanke. Mit der Aussicht auf solchen Überfluss geboren. Ich kann mir keine beklagenswertere Situation vorstellen. nichts als Zinsen von 2000 Pfund Kapital. Wie soll ein Mensch davon leben? Und wenn man dann hinzunimmt, dass er ohne sein eigenes törichtes Verhalten innerhalb von 3 Monaten im Besitz von 2500 pro Jahr hätte sein können, denn Miss Morton hat 30.000 Pfund, dann kann ich mir einfach keine trostlosere Lage vorstellen. Er muss allen leid tun, und zwar umso mehr, als es ganz und gar nicht in unserer Macht steht, ihm zu helfen. »Armer Junge«, rief Mrs. Jennings, »in meinem Haus wären immer ein Platz am Tisch und ein Bett für ihn frei, und das würde ich ihm auch sagen, wenn ich ihn treffe. Es schickt sich nicht, dass er jetzt auf eigene Kosten in Hotels und Gaststätten lebt.« Elinor dankte ihr von Herzen für so viel Freundlichkeit Edward gegenüber, obwohl sie nicht umhin konnte, über das Angebot zu lächeln. »Wenn er es nur so gut mit sich selbst gemeint hätte«, sagte John Dashwood, »wie alle seine Freunde mit ihm, dann wäre er jetzt in der ihm zukommenden Stellung, und es fehlte ihm an nichts. Aber so wie die Dinge liegen, steht es in niemandes Macht, ihm zu helfen. Und es kommt noch etwas auf ihn zu, schlimmer als alles andere. Seine Mutter hat in einer ganz natürlichen und verständlichen Reaktion beschlossen, den Besitz unmittelbar auf Robert zu überschreiben, der unter normalen Umständen Edwards gewesen wäre. Als ich heute Vormittag ging, war ihr Rechtsanwalt bei ihr, um die Angelegenheit zu besprechen.« »So«, sagte Mrs. Jennings, »das ist also ihre Rache. Jeder rächt sich auf seine Art. Aber ich glaube nicht, dass meine darin bestehen würde, den einen Sohn unabhängig zu machen, weil der andere mich geärgert hat.« Marian stand auf und ging im Zimmer auf und ab. »Gibt es etwas Kränkenderes für das Selbstbewusstsein eines Mannes«, fuhr John fort, »als zusehen zu müssen, wie sein jüngerer Bruder einen Besitz übernimmt, der einem selbst gehören könnte? Der arme Edward, er tut mir ehrlich leid.« Noch ein paar Minuten solcher Ergüsse beendeten seinen Besuch und mit wiederholten Versicherungen seinen Schwestern gegenüber, dass Fannys Indisposition zu ernsthafter Sorge keinerlei Anlass gebe und sie sich deshalb darüber nicht allzu sehr beunruhigen brauchten, ging er und ließ die drei Damen einig in ihrem Urteil über den Fall zurück, jedenfalls im Hinblick auf Mrs. Ferrers Benehmen und das der Dashwoods und Edwards. Marian machte ihrer Entrüstung Luft, sobald er das Zimmer verlassen hatte, und da ihre Heftigkeit es für Elinor unmöglich und für Mrs. Jennings unnötig machte, Zurückhaltung zu üben, stimmten sie gemeinsam eine lebhafte Kritik über sie alle an. Mrs. Jennings war voller Lob für Edwards Verhalten, aber nur Elinor und Marian wussten es wirklich zu würdigen. Nur sie wussten, wie wenig er dazu geschaffen war, sich zu Ungehorsam hinreißen zu lassen, und wie wenig Trost ihm über das Bewusstsein hinaus, richtig gehandelt zu haben, bei dem Verlust von Freunden und Vermögen blieb. Elinor frohlockte über seine Charakterstärke, und Marian vergab ihm aus Mitleid für seine Bestrafung alle seine Vergehen. Aber obwohl das Vertrauen zwischen ihnen durch das Bekanntwerden seiner Verlobung vollständig wiederhergestellt war, lag keiner von beiden daran, unter 4 Augen ausführlich darüber zu sprechen. Elinor vermied es grundsätzlich, da Marians übertrieben optimistische Versicherungen dazu beitrugen, ihren Glauben an Edwards fortdauernde Liebe zu ihr zu bekräftigen, den sie lieber aufgegeben hätte. Und Marian verließ auch bald der Mut bei dem Versuch, über ein Thema zu sprechen, in dessen Verlauf sie jedes Mal durch den dabei zwangsläufig heraufbeschworenen Vergleich zwischen Elinors und ihrem eigenen Verhalten unzufriedener wurde mit sich selbst als je zuvor. Dieser Vergleich traf sie mit aller Macht, hatte aber nicht, wie ihre Schwester gehofft hatte, die Wirkung, dass sie sich nun mehr Mühe gab. Er traf sie mit dem Schmerz ständiger Selbstvorwürfe, und sie bedauerte aufs Bitterste, dass sie selbst sich bisher nie solche Mühe gegeben hatte, aber er bewirkte nur die Qual der Reue, ohne Hoffnung auf Besserung. Ihre Entschlusskraft war so angegriffen, dass sie sich auch jetzt noch Anstrengungen nicht gewachsen fühlte, und sie wurde dadurch immer mutloser. 1 oder 2 Tage lang hörte man über die Angelegenheiten von Harley Street oder Bartlett's Buildings nichts Neues. Aber obwohl sie von der Sache schon so viel wussten, dass Mrs. Jennings genug damit zu tun hatte, dieses Wissen weiter zu verbreiten, ohne Neuem nachzujagen, war sie von Anfang an entschlossen, ihren Nichten so bald wie möglich einen Trost- und Erkundigungsbesuch zu machen, und nichts als überdurchschnittlich viele Besucher hatten sie bisher davon abgehalten. Der dritte Tag, nachdem sie die Einzelheiten erfahren hatten, war ein so schöner, so strahlender Sonntag, dass viele Leute in die Kensington Gardens hinausgelockt wurden, obwohl es erst die zweite Märzwoche war. Auch Mrs. Jennings und Eleanor waren darunter. Aber Marian, die wusste, dass die Willoughbys wieder in London waren und in der ständigen Furcht lebte, ihnen zu begegnen, zog es vor, zu Hause zu bleiben, als sich in einen so besuchten Park zu wagen. Eine gute Bekannte von Mrs. Jennings gesellte sich, bald nachdem sie die Gärten betreten hatten, zu ihnen, und Eleanor hatte nichts dagegen, dass sie Mrs. Jennings im Weitergehen in ein Gespräch verwickelte und sie selbst Muße zu ruhiger Überlegung hatte. Sie sah nichts von den Willoughbys, nichts von Edward und eine Zeit lang niemanden, der aus irgendeinem Anlass, sei er traurig oder fröhlich, irgendwie von Interesse für sie gewesen wäre. Aber schließlich sah sie sich zu ihrer Überraschung von Miss Steele angesprochen, die sie mit großer Freude begrüßte, obwohl sie eher ängstlich aussah. Und als sie sich von Mrs. Jennings außerordentlicher Freundlichkeit ermutigt fühlte, verließ sie ihre eigene Gesellschaft eine kurze Zeit, um sich zu ihnen zu gesellen. Mrs. Jennings flüsterte Eleanor gleich zu, »Holen Sie alles aus ihr raus, mein Kind. Sie erzählt Ihnen, was Sie wollen, wenn Sie fragen. Ich kann ja Mrs. Clark nicht allein lassen.« Es war allerdings ein Glück für Mrs. Jennings Neugier und für Eleanors auch, dass sie auch ungefragt alles erzählte, denn sonst hätten sie gar nichts erfahren. »Ich bin vielleicht froh, Sie zu treffen«, sagte Miss Steele und hakte sie vertraulich unter, »denn ich wollte Sie unbedingt sehen.« Und dann senkte sie ihre Stimme. »Ich nehme an, Mrs. Jennings hat alles gehört. Ist sie böse?« »Ihnen glaube ich gar nicht.« »Ein Glück. Und Lady Middleton, ist die böse?« »Das kann ich mir nicht vorstellen.« »Ich bin enorm froh darüber. Du liebe Güte! Ich habe vielleicht eine Zeit hinter mir. So wütend habe ich Lucy noch nie erlebt. Erst hat sie geschworen, sie macht mir nie im Leben wieder eine neue Haube zurecht oder tut sonst was für mich. Aber jetzt ist sie wieder zu sich gekommen und wir sind gute Freundinnen wie eh und je. Hier, sie hat mir gestern Abend diese Schleifen an meinen Hut gemacht und die Feder angesteckt. Sehen Sie, jetzt lachen Sie mich auch aus. Aber wieso soll ich nicht rosa Schleifen tragen?« »Ist mir doch egal, wenn das dem Doktor seine Lieblingsfarbe ist. Ich hätte ja schließlich nie gewusst, dass er rosa lieber mag wie alle anderen Farben, wenn er es nicht selber gesagt hätte. Meine Cousinen haben mich vielleicht damit geärgert. Ich kann Ihnen sagen, manchmal weiß ich gar nicht, wo ich hingucken soll.« Sie hatte sich in ein Thema verirrt, zu dem Eleanor nichts zu sagen hatte, und hielt es deshalb für geraten, sich den Weg zum Ersten zurückzubahnen. »Also wissen Sie, Miss Dashwood«, sagte sie triumphierend. »Die Leute können sagen, was sie wollen über Mr. Ferrers Erklärung, dass er Lucy angeblich nicht haben will, denn das stimmt überhaupt nicht, und es ist unerhört, dass solche bösartigen Gerüchte verbreitet werden. Egal, was Lucy darüber denkt, andere Leute jedenfalls haben kein Recht, sowas zu behaupten.« »Ich habe nichts davon gehört, seien Sie unbesorgt«, sagte Eleanor. »Wirklich? Aber das wurde behauptet, und zwar von mehr wie einem, denn Miss Godby hat Miss Sparks erzählt, dass keiner, der bei Trost ist, von Mr. Ferris erwarten kann, dass er eine Frau wie Miss Morton mit 30.000 Pfund Vermögen für Lucy Steele aufgibt, die gar nichts hat. Und ich weiß es von Miss Sparks selbst. Und mein Vetter Richard hat auch gesagt, er glaubt, Mr. Ferris wird sich aus dem Staub machen, wenn es darauf ankommt. Und wie Edward sich 3 Tage nicht bei uns blicken ließ, da wusste ich auch nicht mehr, was ich davon halten sollte. Und ich glaube bestimmt, Lucy hatte die Sache auch schon aufgegeben. Denn wir sind bei ihrem Bruder am Mittwoch ausgezogen und am Donnerstag, Freitag und Sonnabend haben wir nichts von ihm gesehen und wussten überhaupt nicht, was aus ihm geworden ist. Einmal überlegte Lucy schon, ob sie ihm schreiben soll, aber dann hat sie sich doch dagegen entschieden. Heute Vormittag allerdings ist er dann gekommen, wie wir gerade von der Kirche nach Hause kamen. Und da kam alles raus, wie er am Mittwoch in die Harley Street gerufen worden ist und wie seine Mutter und alle auf ihn eingeredet haben und wie er vor ihnen allen feierlich erklärt hat, dass er keine andere wie Lucy liebt und keine andere wie Lucy nehmen will. Und wie er sich über alles, was passiert ist, solche Sorgen gemacht hat, dass er sich, wie er kaum weg war von seiner Mutter, auf sein Pferd gesetzt hat und aufs Land geritten ist, irgendwohin. Und wie er den ganzen Donnerstag und Freitag in einem Gasthaus geblieben ist, um mit der Sache fertig zu werden. Und wie er sich alles immer wieder durch den Kopf gehen ließ, sagt er, da fand er jetzt, wo er kein Vermögen mehr hat und kein gar nichts, wäre es rücksichtslos, ihr die Verlobung weiter zuzumuten, weil sie den Kürzeren zieht, denn er hat nichts wie 2000 Pfund und keine Aussicht auf sonst was. Und wenn er Pfarrer würde, was er ernsthaft überlegt, dann würde er höchstens eine Stelle als Vikar kriegen. Und wie sollten sie davon leben? Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie keine bessere Partie machen würde, und deshalb flehte er sie an, wenn ihr danach ist, dann sollte sie sofort Schluss machen und ihn seinem Schicksal überlassen. Ich habe zugehört, wie er das klipp und klar gesagt hat, und er hat nur ihr zuliebe und wegen ihr etwas von Schluss machen erwähnt und nicht wegen ihm. Ich schwöre, er hat nicht ein einziges Wort gesagt, dass er sie satt hat oder Miss Morton heiraten will oder irgend sowas. Aber Lucy ließ sich natürlich von solchem Gerede nicht beeindrucken, und das sagte sie ihm auch sofort. Mit lauter solchem Zeug über Treue und Liebe und so. Gott, man kann solche Sachen ja gar nicht wiederholen. Sie sagte ihm also sofort, ihr liegt überhaupt nichts daran, ihn gehen zu lassen, denn mit ihm könnte sie genauso gut von Luft und Liebe leben, und wenn er noch so wenig hat, sie würde gern damit Vorlieb nehmen oder sowas ähnliches. Da war er enorm glücklich. Und dann redeten sie noch eine ganze Weile darüber, was sie nun tun sollen, und sie waren sich einig, dass er sofort Pastor werden soll und sie warten müssen, bis er eine Pfarrstelle hat. Und da genau konnte ich nichts mehr verstehen, denn meine Tante rief von unten, dass Mrs. Richardson in ihrer Kutsche gekommen war und eine von uns mit zu den Kensington Gardens nehmen wollte. Deshalb musste ich wohl oder übel ins Zimmer gehen und sie unterbrechen und Lucy fragen, ob sie mitgehen wollte, aber sie wollte Edward nicht allein lassen. Da lief ich schnell die Treppe rauf und zog mir Seidenstrümpfe an und bin nun mit den Richardsons hier. »Ich verstehe nicht ganz, was Sie mit unterbrechen meinen«, sagte Elinor. »Sie waren doch alle im selben Zimmer, oder nicht?« »Nein, natürlich nicht. Pah, Miss Dashwood, glauben Sie, Leute machen sich Liebeserklärungen, wenn jemand dabei ist? Schämen Sie sich, als ob Sie das nicht selber wüssten.« Sie lachte affektiert. »Nein, nein, sie hatten sich im Wohnzimmer eingeschlossen, und ich habe alles nur gehört, weil ich an der Tür gelauscht habe.« »Wie?« rief Elinor. »Haben Sie wiedergegeben, was Sie selbst nur wissen, weil Sie an der Tür gelauscht haben?« »Es tut mir leid, dass ich das nicht vorher gewusst habe, denn ich hätte Ihnen nicht gestattet, mir Einzelheiten eines Gesprächs zu erzählen, das nicht für Sie bestimmt war. Wie konnten Sie Ihrer Schwester gegenüber so unfair handeln?« »Pah, da ist doch nichts dabei!« »Ich stand einfach an der Tür und hörte zu, so gut ich konnte. Und ich bin sicher, Lucy hätte bei mir dasselbe gemacht. Denn vor ein oder zwei Jahren, wie Martha Sharp und ich so viele Geheimnisse miteinander hatten, fand sie nie etwas dabei, dass sie sich im Kleiderschrank versteckte oder hinterm Kaminschirm, nur um zu hören, was wir sagen.« Elinor versuchte, von etwas anderem zu sprechen, aber Miss Steele ließ sich nicht länger als 2 Minuten von dem ablenken, was sie am meisten beschäftigte. »Edward redet davon, bald nach Oxford zu gehen«, sagte sie. »Aber jetzt wohnt er in der Pall Mall. Was für eine gemeine Frau seine Mutter ist, oder? Und ihr Bruder und ihre Schwägerin waren auch nicht gerade sehr nett. Trotzdem, ihnen gegenüber werde ich nichts gegen sie sagen. Schließlich haben sie uns ja in ihrer eigenen Kutsche nach Hause geschickt, und das war mehr, wie ich erwartet hatte. Und ich hatte richtig Angst, dass ihre Schwägerin uns die Nadelkissen wieder wegnehmen würde, die sie uns 1 oder 2 Tage vorher geschenkt hatte.« Aber trotzdem, davon wurde nichts gesagt, und ich habe meins absichtlich versteckt. Edward hat irgendwas in Oxford zu erledigen, sagt er. Daher muss er eine Zeit dorthin, und danach wird er zum Pfarrer gemacht, sobald er einem Bischof über den Weg läuft. Wo er wohl als Vikar hinkommt? Du liebe Güte! Sie kicherte beim Sprechen. Ich wette, ich weiß, was meine Cousinen sagen, wenn sie davon hören. Sie sagen bestimmt, ich soll an den Doktor schreiben, damit er ihn zum Vikar in seiner neuen Pfarre macht. »Das weiß ich genau, aber sowas würde ich auf keinen Fall tun.« »Pah«, werde ich sofort sagen. »Wie kommt ihr bloß darauf? Ich und an den Doktor schreiben, das fehlte noch.« »Na ja«, sagte Elinor, »es ist ein Trost, auf das Schlimmste gefasst zu sein. Sie haben Ihre Antwort wenigstens parat.« Miss Steele war im Begriff, darauf einzugehen, aber da ihre eigene Gesellschaft sich näherte, musste sie von etwas anderem sprechen. »Oje, da kommen die Richardsons. Ich hatte ihnen noch so viel mehr zu erzählen, aber länger kann ich sie nicht allein lassen. Sie sind richtig vornehme Leute. Er verdient enorm viel Geld und sie halten sich eine eigene Kutsche. Ich habe keine Zeit mehr, mit Mrs. Jennings darüber zu reden, aber sagen Sie ihr bitte, ich bin so glücklich darüber, dass sie nicht böse mit uns ist. Und Lady Middleton genauso. Und wenn Sie und Ihre Schwester wegen irgendwas zufällig abreisen müssen und Mrs. Jennings Gesellschaft braucht, dann würden wir bestimmt gerne kommen und bei ihr bleiben, solange sie will. Ich glaube, Lady Middleton wird uns in dieser Saison nicht mehr einladen. Auf Wiedersehen. Schade, dass Miss Marion nicht hier ist. Grüßen Sie sie schön von mir. Oh, Sie haben ja Ihr Bestes gepunktetes an. Komisch, dass Sie keine Angst hatten, es zu zerreißen.